Erster Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und sprach mit ihnen und der ganzen Familie seiner Mutter. Zweiter er sagte, fragt bitte alle Bürger von Sichem, was ist besser für euch? Sollen 70 Männer, alle Söhne Jerubbaals, über euch herrschen, oder soll nur ein Mann über euch herrschen? Denkt auch daran, dass ich euer Verwandter bin. Dritter die Brüder seiner Mutter sprachen daraufhin mit allen Bürgern von Sichem und überzeugten sie, so dass die Bürger Abimelech unterstützten, weil sie dachten, er ist unser Verwandter. Vierter deshalb gaben sie ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baalbundes. Damit bezahlte Abimelech nutzlose und leichtsinnige Männer, die dann seine Anhänger wurden. Fünfter danach ging er zum Haus seines Vaters nach Ophra und tötete seine 70 Brüder, die Söhne Jerubbaals, auf einem Stein. Nur Jotam, der jüngste Sohn Jerubbaals, überlebte, weil er sich versteckt hatte. Sechster dann versammelten sich alle Bürger von Sichem und die Bewohner von Millo. Sie gingen und wählten Abimelech zum König bei der Gedenkeiche, die in Sichem steht. Siebter als Jotam davon erfuhr, ging er auf den Gipfel des Berges Gerizim und rief ihnen laut zu, Achter, hört mir zu, ihr Bürger von Sichem, damit Gott auch euch erhört. Eines Tages wollten die Bäume einen König für sich salben. Sie sagten zum Ölbaum, bitte, sei unser König. Neunter aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meinen wertvollen Saft aufgeben, für den mich Götter und Menschen loben, nur um über den Bäumen zu herrschen. Zehnter dann sagten die Bäume zum Feigenbaum, komm, sei du unser König. Elfter aber der Feigenbaum antwortete ihnen, soll ich meine süße und meine gute Frucht aufgeben, nur um über den Bäumen zu herrschen. Zwölfter dann sagten die Bäume zum Weinstock, komm, sei du unser König. Dreizehnter aber der Weinstock antwortete ihnen, soll ich meinen Wein aufgeben, der Götter und Menschen glücklich macht, nur um über den Bäumen zu herrschen. Vierzehnter schließlich sagten alle Bäume zum Dornbusch, komm, sei du unser König. Fünfzehnter der Dornbusch antwortete den Bäumen, wenn ihr mich wirklich zu eurem König salben wollt, dann kommt und sucht Schutz in meinem Schatten. Wenn nicht, wird Feuer aus dem Dornbusch kommen und die Zedern des Libanon verbrennen. 16. Jotam fuhr fort, wenn ihr ehrlich und gerecht gehandelt habt, indem ihr Abimelech zum König gemacht habt, und wenn ihr Jerubbaal und seiner Familie Gutes getan und ihm für alles gedankt habt, was er für euch getan hat. 17. Denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben riskiert, um euch aus der Gewalt der Midianiter zu retten. 18. Aber heute habt ihr euch gegen die Familie meines Vaters gestellt, seine 70 Söhne auf einem Stein getötet und Abimelech, den Sohn seiner Sklavin, zum König über Sichem gewählt, nur weil er euer Verwandter ist. 19. Wenn ihr also heute ehrlich und gerecht mit Jerubbaal und seiner Familie umgegangen seid, dann freut euch über Abimelech, und er soll sich auch über euch freuen. 20. Wenn aber nicht, dann soll Feuer von Abimelech ausgehen und die Bürger von Sichem und die Bewohner von Millo verbrennen. Und Feuer soll von den Bürgern Sichems und den Bewohnern von Millo ausgehen und Abimelech verbrennen. 21. Danach floh Jotam und kam nach Bir, wo er sich niederließ, um vor seinem Bruder Abimelech sicher zu sein. 22. Nachdem Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, 23. ließ Gott Streit zwischen Abimelech und den Bürgern von Sichem entstehen, so dass die Bürger von Abimelech abfielen. 24. Dies geschah, damit die böse Tat an den 70 Söhnen Jerubbaals gerecht würde. So sollte ihr Blut auf Abimelech, ihren Bruder und Mörder, und auf die Bürger von Sichem fallen, die ihm bei der Ermordung seiner Brüder geholfen hatten. 25. Die Bürger von Sichem stellten daraufhin Räuber auf den Berggipfeln auf, die jeden ausraubten, der auf der Landstraße vorbeikam. Abimelech erfuhr davon. 26. Dann kam Chal, der Sohn Jobels, mit seinen Verwandten nach Sichem, und die Bürger von Sichem vertrauten ihm. 27. Sie gingen aufs Feld, lasen die Trauben, kelterten sie und feierten ein Erntedankfest. Danach gingen sie in den Tempel ihres Gottes, aßen und tranken und verfluchten Abimelech. 28. Chal, der Sohn Jobels, rief, wer ist Abimelech und wer ist der Sohn Jerubbaals, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht ein Sichemit und Sebul sein Verwalter? Er soll den Leuten von Hamor, dem Gründer Sichems, dienen. Aber warum sollten wir ihm dienen? 29. Er sagte weiter, wenn ich über dieses Volk befehlen könnte, würde ich Abimelech vertreiben und zu ihm sagen, vergrößere dein Heer und zieh in den Kampf. 30. Als Sebul, der Stadtkommandant, die Worte Gaals, des Sohnes Jobels, hörte, wurde er sehr wütend. 31. Er sandte heimlich Boten zu Abimelech und ließ ihm sagen, Chal, der Sohn Jobels, ist mit seinen Verwandten nach Sichem gekommen und stiftet die Stadt gegen dich auf. 32. Deshalb brich nachts mit deinen Soldaten auf und lege dich draußen im Feld in einen Hinterhalt. 33. Am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht, greife die Stadt an. Wenn Chal dann mit seinen Leuten gegen dich auszieht, kannst du mit ihm machen, was nötig ist. 34. Abimelech brach daraufhin nachts mit seinem ganzen Heer auf und sie legten sich in vier Gruppen bei Sichem in einen Hinterhalt. 35. Als Chal, der Sohn Jobels, aus der Stadt herauskam und vor das Stadttor trat, stürmte Abimelech mit seinen Leuten aus dem Hinterhalt hervor. 36. Chal sah die Soldaten und sagte zu Sebul, sieh, da kommen Soldaten von den Bergen herunter. Sebul antwortete ihm, du siehst nur die Schatten der Berge und hältst sie für Menschen. 37. Aber Chal sagte noch einmal, nein, wirklich, Krieger kommen vom Zentrum des Landes herunter, und eine Gruppe kommt von der Richtung der Wahrsagereiche. 38. Da rief Sebul ihm zu, wo ist jetzt dein großes Gerede, mit dem du sagtest, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Sieh, da sind die Soldaten, die du verachtet hast. Zieh jetzt aus und kämpfe mit ihnen. 39. Chal zog daraufhin mit den Bürgern von Sichem aus und kämpfte gegen Abimelech. 40. Abimelech jagte ihn in die Flucht und viele Getötete fielen bis kurz vor das Stadttor. 41. Abimelech blieb dann in Aruma, während Sebul Chal und seine Verwandten vertrieb, so dass sie nicht mehr in Sichem bleiben konnten. 42. Am nächsten Morgen gingen die Leute wieder aufs Feld. Das wurde Abimelech gemeldet. 43. Er nahm seine Soldaten, teilte sie in drei Gruppen und legte sich draußen im Feld in einen Hinterhalt. Sobald er sah, wie die Leute aus der Stadt kamen, griff er sie an und besiegte sie. 44. Abimelech selbst und seine Gruppe stürmten vor und stellten sich vor das Stadttor, während die anderen beiden Gruppen alle angriffen, die sich draußen im Feld befanden, und sie töteten. 45. Abimelech griff die Stadt den ganzen Tag an und eroberte sie. Er tötete die Bewohner, zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. 46. Als die Bewohner der Burg von Sichem das hörten, flohen sie in den Kellerraum des Tempels des Bundesgottes. 47. Als Abimelech gemeldet wurde, alle Bewohner der Burg von Sichem sind dort versammelt. 48. Stieg Abimelech mit seinem ganzen Heer auf den Berg Sammon. Dort nahm er eine Axt, hieb einen Busch ab, hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter. Dann befahl er seinen Soldaten, macht schnell genau das, was ihr mich tun seht. 49. Jeder Soldat hieb ebenfalls einen Busch ab, folgte Abimelech und warf die Büsche über den Kellerraum. So zündeten sie den Kellerraum von oben an, so dass alle Bewohner der Burg von Sichem starben, etwa 1000 Männer und Frauen. 50. Danach zog Abimelech nach Thebez, belagerte die Stadt und eroberte sie. 51. In der Mitte der Stadt gab es einen starken Turm. Alle Männer, Frauen und Bürger der Stadt flohen dorthin. Sie verriegelten den Eingang hinter sich und stiegen auf das Dach des Turms. 52. Abimelech rückte vor den Turm und griff ihn an. Als er sich dem Tor des Turms näherte, um es anzuzünden, 53. warf eine Frau einen oberen Mühlstein auf Abimelechs Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. 54. Er rief schnell seinen Waffenträger und befahl ihm, zieh dein Schwert und töte mich ganz, damit man nicht sagt, eine Frau hat ihn getötet. Sein Diener durchbohrte ihn daraufhin, und er starb. 55. Als die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder nach Hause. 56. So bestrafte Gott Abimelech für die böse Tat, die er an seinem Vater begangen hatte, indem er seine 70 Brüder ermordete. 57. Und Gott ließ auch alle bösen Taten der Sichemiten auf sie selbst zurückfallen. So erfüllte sich der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals.